Asiatischer Trost von Balladen von Karl Spitteler. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Asiatischer Trost. Im Schoß der göttlichen Semiramis rief Moloch: Fordere, es ist dein. Gebieter, erwiderte sie schmeichelnd, leihe mir auf einen einzigen Tag des Weltreichs Zepter. Dann sprang sie auf, und eine weiße Taube zum Orkus sendend, schrieb sie den Befehl: Bindet den Tod und werft ihn in den Kerker. Da tobt ein Aufruhr schäumend gegen Himmel. Was raubst du uns den Trost, den einzigen, der gequetschten Ohnmacht bleibt? Den Trost, mit hasserfülltem Blick mit anzusehen, wie auch in Pharaonen Eingeweiden der Tod mit unbarmherzigen Fäusten wühlt. Den Trost, zu wissen, dass die Würger wechseln. Herr, nimm zurück das Zepter, seufzte sie. Ende von Asiatischer Trost. Aufgenommen von Sonja.